Скажи, Бог хороший. Sag mit mir, Gott ist gut. Я не слышу. Ich höre euch nicht. Только по-немецки. Nur auf Deutsch, bitte. А в малом зале вы нас тоже слышите, да? Im kleinen Saal hört ihr uns auch? А мы вас не слышим. Wir hören euch nicht. Можете там громко закричать, чтобы мы здесь услышали. Aber ihr könnt dort so laut schreien, damit wir das hier hören können. Кричат. Окей. Okay, sie schreien, also man hat sie fast gehört. Отлично. Wunderbar. Я услышал шутку одну. Ich habe mal einen Witz gehört. Кому-то приснился сон. Jemand hat einen Traum gehabt, будто в новом году в мире наступила пандемия кишечного вируса. Dass im neuen Jahr eine Pandemie von einem Magenvirus eingetreten. И он говорит другому. Und er sagt zu dem anderen. Как хорошо было в 2020 году. Es war so gut in 2020. Потому что тогда мы только маски носили, а сейчас еще и памперсы. Damals haben wir nur Masken getragen, jetzt müssen wir Pampers tragen. Это будет не совсем весело. Das wird nicht so ganz lustig sein. Поэтому всегда может быть хуже. Радуйся тому, что есть. Deswegen es kann immer schlimmer kommen. Deswegen freu dich an dem heute. Да, воздадим Богу славу. Lass uns Gott eine große Ehre geben. За все. Eine große, große Ehre. Amen. Amen. Даже если ты в маске ходишь. Auch wenn du die Maske trägst. Мы сейчас с Леной ехали, я смотрю, один на велосипеде едет с маской. Wo wir mit Lena jetzt unterwegs hierher waren, da fuhr ein Mann auf dem Fahrrad mit einer Maske. На велосипеде. Auf dem Fahrrad. Maske. Mit einer Maske. Это уже надо быть особенно внимательным. Das ist wahrscheinlich so ein richtig aufmerksamer Mensch. Это лучше сказать дух страха. Besser gesagt, es ist ein Geist der Angst. Дух страха. Das ist ein Geist der Angst. Бог нам не дал написано духа страха. Aber Gott hat uns, wie es geschrieben steht, nicht den Geist der Angst gegeben. Furcht gegeben. Amen. Он не дал тебе этот дух. Das hat er dir nicht gegeben, diesen Geist. Если у тебя он есть, ты его откуда-то украл, но не от Бога. Denn wenn du den hast, dann hast du ihn irgendwo gestohlen, aber nicht von Gott. Верни его назад, туда, откуда ты его взял. Bringe ihn wieder zurück, wo du ihn her hast. Положи его там опять, okay? Leg den wieder dort ab. Потому что Бог дал нам духа силы. Denn Gott hat uns den Geist der Kraft gegeben. Любви. Der Liebe. И целомудрия. Und Besonnenheit. Мне так это нравится. Und ich bin total begeistert. Вообще, я думаю, что этот стих, это стих года. Und überhaupt, ich denke, dass es ein Vers des Jahres ist. Во многих церквях. In vielen Gemeinden. Христиане вспомнили этот. Haben sich die Christen an diesen Vers erinnert, страха, dass Gott uns nicht den Geist der Furcht gegeben hat, sondern den Geist der Kraft. Und wir gehen gegen diesen Trend. Trend dieses Trend, der zu Angst führt. Diese Unsicherheit. Das ist heute der Trend der Welt. Да, неуверенность, страхи, Unsicherheit, Angst, Unruhe. А мы имеем дух силы. Aber wir besitzen den Geist der Kraft. И это огромное преимущество. Und es ist ein sehr großes Vorteil. Если ты живешь этим духом. Wenn du durch diesen Geist lebst. Не просто вот я имею да, но я живу им. Nicht nur einfach ja, ich habe den, sondern ich lebe durch den. Дух силы. Durch den Geist der Kraft. Мы сегодня будем говорить о нем. Wir werden heute über ihn sprechen. О энергии. Über die Energie. Мы говорили также в прошлое воскресенье о самоконтроле. Wir haben auch letzten Sonntag über die Selbstkontrolle geredet. Kannst du dich erinnern? Это другое слово для самообладания. Das ist ein anderes Wort für die Selbstbeherrschung. И когда здесь мы читаем дух силы, дух любви и целомудрия. Und wenn wir dort lesen, der Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. То вот это третье слово целомудрие. Dieses dritte Wort Besonnenheit. В греческом языке оно звучит так, как равновесие. In Griechisch klingt das so wie ein Gleichgewicht. Баланс. Wie Balance. Да? И самообладание это баланс. Und Selbstbeherrschung ist eine Balance. Или самоконтроль. Oder Selbstkontrolle. Это одно и то же, смотри. Das ist alles dasselbe. Когда ты выдерживаешь баланс в жизненной ситуации. Sieh mal zu, wenn du jetzt eine Balance in deinem Leben hältst. Ты в самоконтроле находишься. Dann bist du in der Selbstkontrolle. А Дух Святой это Дух самоконтроля. Und der Heilige Geist ist der Geist der Selbstkontrolle. Он дает тебе эту Selbstbeherrschung. Und er gibt dir diese Selbstbeherrschung. Hey, Balance. Du suchst Balance in жизни. Und du suchst ja nach dieser Balance in deinem Leben. Und du hast страх, das. Du hast diese Extreme nicht, wo du immer verfällst, mal in Euphorie, mal in die Tiefe, sondern du bist in der Stabilität. Es gibt so ein Kinderspielzeug, das heißt, wie heißt das? So ein Ding, was man dreht und es dreht und dreht und dreht sich. И она в это время как раз в балансе находится. находится, когда она крутится. Und in dieser Zeit, wo sie sich dreht, dann befindet sie sich in Balance. Und этот баланс Бог дает тебе. Und dieser Balance gibt dir der Gott. Halleluja. Halleluja. Halleluja. Скажи Halleluja. Sag mit mir Halleluja. О, Господь, спасибо тебе, что ты у нас есть. Danke dir, Herr, dass wir dich haben. Сегодня у нас, по-моему, ну давай, давай, давай, давай. Okay, lass uns mal Gott einen Applaus geben. Всегда за. Сегодня у нас 8 ноября, да? Heute haben wir den 8. November, oder? И, да, по идее, у нас должно быть сегодня ежегодная конференция должна быть. Eigentlich sollten wir heute unsere jährliche Konferenz haben. Но мы ее перенесли. Aber wir haben sie verlegt. Через месяц, на следующий месяц. Sie wird erst nächsten Monat Это stattfinden. Будет 6 декабря. Das wird ein 6. Dezember sein. Можно включить? Lass uns mal einschalten. У нас в гостях будет человек-легенда. Wir werden einen Mann zu Gast haben, das ist ein Mann, eine Legende. На выходе есть флайер уже. Wir haben am Ausgang noch schon Flyer. Да, и этот человек, я его как 2 года назад я прочитал о нем в одном журнале. Vor 2 Jahren habe ich über ihn in einem Magazin gelesen. Но у нас будет картинка. Haben wir jetzt ein Bild auf dem Beamer? И когда я прочитал про него, Und als ich über ihn gelesen habe, сказал, habe ich mir selber gesagt, er muss bei uns in der Gemeinde sein. Willy Bunz, его зовут. Der heißt Willy Bunz. И более известен он под названием Библраухер. Und umso mehr ist er bekannt unter dem Namen Библраухер. Библраухер, der Библраухер. Речь, поймешь, когда он приедет. Das wirst du verstehen, wenn er zu uns kommt. Вот, и ты можешь уже потихонечку флаеры начинать раздавать. Du kannst jetzt langsam die Flyer verteilen. Я уверен, это будет грандиозное богослужение, 2 богослужения. Ich bin mir sicher, das wird ein grandioses Gottesdienst stattfinden. Aber я радуюсь встрече с этим человеком. Und ich freue mich auf den Treffen. Mit diesen Menschen. Das ist ein Leben, das voller Wunder ist. Und wir machen weiter mit unserer ultra-interessanten Predigtserie. Amen. Amen. Und das Thema ist heute ist die Fortsetzung von dem letzten Thema. Kannst du dich erinnern an das letzte Thema? Это изменит тебя навсегда. Das wird dich für immer verändern. Это не пафосно. Das ist nicht übertrieben. Это реально так. Das ist tatsächlich so. Всего лишь 2 темы, которые ты вчера, в прошлый раз услышал, и сегодня могут изменить тебя навсегда. Allein das letzte Thema und heute können dich für immer verändern. И сейчас мы вспомним некоторые инструменты. Und wir wollen uns jetzt an ein paar Instrumente erinnern. Практические инструменты. An die praktischen Werkzeuge, о которых мы говорили, да? Über die wir gesprochen haben. И вспоминать очень важно, друзья. Und es ist sehr wichtig, sich daran zu erinnern. Да, когда ты вспоминаешь, это приходит в твой дух еще больше. Wenn du dich erinnerst, dann kommt es noch mehr in deinen Verstand und in deinen Geist hinein. Und langsam prägt sich dieser Gedanke ein. Und wenn du sitzt und noch dazu notierst, dann passiert dort real tatsächlich was. Если мы вот говорим, лучше записывать. Also wenn wir davon sprechen, ist es besser, das so aufzuschreiben. Ich werde auch notieren. Okay. Okay. Итак, мы говорили о мелочах. Also wir haben über die Kleinigkeiten geredet. И о важности этих мелких дел. Und über die Wichtigkeit von diesen kleinen Taten. Мелочи делают великое в нашей жизни. Denn Kleinigkeiten machen Großes in unserem Leben. Послушай, мелочи могут создать ад на земле. Hör zu, die Kleinigkeiten können wie auf dieser Erde. Мелочи могут ад создать, die Hölle. Die Kleinigkeiten können Hölle schaffen auf dieser Welt. Okay. Also die Kleinigkeiten können die Hölle schaffen. В твоей семье. In deiner Familie. Но мелочи могут создать также рай на земле. Aber die Kleinigkeiten können auch Paradies auf der Erde für dich schaffen. Amen. Amen. И мелочи, мы говорили, это неопознанный ресурс. Und die Kleinigkeiten, wir haben davon geredet, dass es eine unerkannte Ressource ist. Послушай еще раз эту тему на YouTube-канале у нас. Hör das bitte nochmal zu, hör mal nochmal dieses Thema durch auf YouTube-Канал. Мы все уже наизусть знаем этот текст из Библии, вера без дел мертва, правда? Und wir kennen schon alle auswendig diesen Vers aus der Bibel, dass der Glaube ohne Werke tot ist. Да. Ja. Но я хочу перефразировать чуть-чуть. Aber ich möchte das umphrasieren ein wenig. Вера живет за счет действий. Dass der Glaube aufgrund der Taten lebt. Вера живет за счет мелких действий. Der Glaube lebt aufgrund der kleinen Taten. Ты хочешь, чтобы твоя вера была сильная? Wenn du willst, dass dein Glaube stark wird, нам нужны мелкие дела. Dann brauchen wir kleine Taten. Не эти великие дела, про которые Nicht мы diese часто große, слышим. Taten, wo wir öfters mal hören. Ну, типа там надо кого-то там вести к Иисусу постоянно. So ungefähr, man soll immer jemanden zu Jesus führen. Да, Nein, конечно, обязательно. Natürlich ist das notwendig. Но мелкие дела. Aber kleine Taten. Okay. Первое, ты встал утром, что ты сделал? Das Erste, wenn du in der Früh aufwachst, was machst du? Заправил кровать. Отлично. Но сперва даже. Also zuerst das Bett machen, aber zuerst ты vor dem Bett. Глазеньки открыл свои, глазеньки. Also wenn du deine Äuglein aufgemacht hast. Deine Äuglein aufgemacht hast, was machst du da? Отлично, вы поняли это, да? Also, wunderbar, habt das begriffen. Also, guten Morgen, Jesus. Наши первые слова, они идут в небо. Unsere erste Worte sind an Himmel gerichtet. Okay, вот как хочешь okay. говори, но что-то должно быть, что тебя вот туда направило. Du kannst reden, wie du möchtest, aber deine Worte müssen immer dahin gerichtet sein. Я думаю, проще всего просто ты, ну, это самое автоматическое. Доброе утро, папа. Aber am einfachsten automatisch kannst du sagen, guten Morgen, Vater. Это ты не забудешь, я думаю. Das wirst du niemals vergessen. Не надо напрягаться. Доброе утро, папа. Man muss sich nicht anstrengen. Zu sagen, guten Morgen, Vater. Спасибо, Иисус. Danke, Jesus. И потом иди куда тебе там. Und dann geh, wohin du gehen möchtest. И не забудь заправить постель. Und vergesse nicht, dein Bett zu machen dabei. Читай Библию, вторая мелочь, которая нам важна. Die zweite Kleinigkeit, was notwendig ist, lese die Bibel. Читай Библию регулярно. Lese regelmäßig die Bibel. Или еще классно слушать ее. Oder auch noch, was gut dazu ist, das zu hören. Прелесть просто. Das ist einfach wunderbar. Воткнул себе в ушки свои наушники и пошел. Du steckst deine Kopfhörer in deine Ohren rein und hörst und минут, gehst. Пока ты по дороге на школу или на работу. Und diese fünf Minuten, wo du unterwegs bist zur Arbeit oder zu der ты Schule. Ты уже прослушал один псалом. Hast du schon einen Psalm gehört? Это зарядило твое сердце. Und es hat dein Herz aufgeladen. Молись регулярно. Третья мелочь. Die dritte Kleinigkeit. Regelmäßig beten. Bete regelmäßig. Mach das zu deiner Gewohnheit. Die vierte Kleinigkeit. Besuche Gottesdienste. Besuche deine kleinen Gruppe. Das ist sehr stark. Das ist absolut wichtig und notwendig. Вещи, друзья, долго, wieso, meine Freunde? Weil spontane Dinge, die überleben nicht lange. Spontane Liebe, die überlebt nicht lange. Влюбился, wenn du dich verliebst, dann übersprudelt deine Energie. Но, скажу, aber месяцев, ich will dir eins sagen, nach ein paar Monaten все, schon, знают, alle, die hier schon mal verliebt waren, wissen das, потихонечку иссякать. Sickt die Liebe langsam so von sich hin. Эмоции вместе с гормончиками уходят. Эмоционен zusammen mit Hormonen verschwinden langsam. А я тебе объясняю, почему. Und ich erkläre dir, wieso. Нам нужен вот этот вот огонь любви, который ты подкладываешь дрова всегда. Wir brauchen dieses Feuer der Liebe, wo du immer wieder Holz reinschmeißt. Да, в этот огонь надо полено добавлять всегда. In dieses Feuer muss man immer Holz reinschmeißen. Нужны мелкие действия. Man braucht kleine Taten. И любовь и вера живет за счет действий. Und die Liebe und der Glaube, die leben aufgrund der Taten. Спонтанные вещи, такие как любовь. Spontane Dinge wie zum Beispiel die Liebe, sie überleben nicht lange. Sport не живет долго, если он спонтанный. Sport überlebt nicht lange, wenn er spontan, spontan ist. Надо постоянная основа. Man braucht immer eine чтобы, eine regelmäßige, иметь, beständige Grundlage. Чтобы иметь здоровье. Damit man Gesundheit hat. Amen. Amen. То есть, если ты будешь 6 дней в неделю жрать все подряд, извиняюсь. Wenn du zum Beispiel 6 Tage die Woche alles durcheinander fressen möchtest, tut один, mir leid für diese Aussage, aber один день у тебя здоровая пища. Und ein Tag hast du ein gesundes Essen. Это тебе не поможет. Das wird dir überhaupt nichts bringen. Amen. Amen. То же самое в духовном смысле, да. Genau dasselbe ist es auch im geistlichen Leben. Один день в неделю здесь Божьим словом закачался, wenn du einen Tag in der Woche mit dem Gotteswort sich aufgetankt hast. А 6 дней в неделю подряд слушаешь какие-то негативные вещи. Und 6 Tage die Woche durch nur negative Dinge hörst. Ständig bist du in Hektik. Facebook, Instagram, Facebook, Instagram und so weiter. Tut mir leid, dann bist du nicht gesund geistlich. Тогда извини, тогда ты не здоровый душевно, духовно. Также твое служение не живет спонтанно долго. Genau auch dein, dein Dienst, der überlebt nicht lange, wenn er spontan gemacht ist. Мы люди, мы созданы на то, чтобы регулярно повторять определенные вещи. Это дает нам стабильность. Wir Menschen sind so geschaffen, dass wir bestimmte Dinge regelmäßig tun wollen, damit wir uns sicher fühlen. И в этом счастье. Und in dem liegt das Glück. Услышь эту мысль сейчас. Bitte hör dieses Gedanke. Счастье diesen это Gedanken, побочный продукт организованной жизни. Das Glück ist ein Nebenprodukt von einem organisierten Leben. Слышал? Еще раз. Счастье. Nochmal. побочный продукт организованной жизни. Das Glück ist das Nebenprodukt von dem geordneten Leben. Тот, кто ищет все время счастье и бежит за ним, он его не получит никогда. Wenn jemand ständig nach Glück sucht und ihm hinterher rennt, das bekommt, der bekommt das nicht. Amen. Amen. Amen. Счастье это всегда побочный продукт. Побочный. Das Glück ist immer ein Nebenprodukt. Nebenprodukt. Но в этом Nebenprodukte у тебя есть организованная жизнь. Aber in diesem Nebenprodukt hast du ein organisiertes Leben. И нам на все нужно время всегда. Und wir brauchen für alles immer Zeit. 30 минут спорта в день. 30 Minuten Sport am Tag. Это гораздо сильнее, чем один триатлон в год. Das ist wesentlich stärker als nur ein Triathlon im Jahr. Amen. То есть нужно Amen. Мало, но ежедневно. Man braucht wenig, aber täglich. И все важные жизненные процессы мы делаем каждый день, регулярно. Und alle wichtigen Lebensprozesse machen wir jeden Tag und das regelmäßig. Ты пьешь каждый день. Du trinkst jeden ты Tag. Кушаешь каждый день. Du isst jeden Tag. Ты ходишь в туалет каждый день. Du gehst jeden Tag auf die Toilette. Ты спишь каждый день. Du schläfst jeden Tag. И ты работаешь каждый день. Du arbeitest jeden Tag. И ты общаешься каждый день. Und du unterhältst dich jeden Tag. Эти регулярные вещи, жизненно-важные вещи. Und diese regulären Dinge, die sind lebensnotwendig. Знаешь, одно есть такое выражение в английском языке. Es gibt so einen Ausdruck im Englischen. Если его перевести, звучит так. Одно Wenn man яблоко, den übersetzt. Одно яблоко в день. Ein Apfel am Tag. Убивает доктора тень. Tötet den Schatten vom Arzt. Amen. Okay. Одно okay. яблоко в день. Also ein Apfel am Tag. Делает тебя здоровым. Macht dich gesund. Hey, вот здесь секрет. Da ist ein Geheimnis. Одно яблоко в день. Ein Apfel am Tag. Ты можешь съесть 365 яблок за раз. Du kannst 365 Äpfel auf einmal essen. И окажешься в больнице. Und dann kommst du ins Krankenhaus. Okay. Но если okay. ты кушаешь одно яблоко в день. Aber wenn du einen Tag am Tag isst. Это здоровье. Das bedeutet Gesundheit. Каждый день по чуть-чуть. Jeden Tag ein wenig. Итак, мелочи это абсолютно важный ресурс. Also Kleinigkeiten ist absolut eine wichtige Ressource. То, что ты делаешь каждый день, определяет твой успех или неуспех. Das, was du jeden Tag machst, bestimmt dein Erfolg oder Misserfolg. И здесь складываются нейронные цепочки у нас в голове. Und hier bilden sich Neuronen, diese Neuronenketten im Gehirn. Мысли рождают слова. Die Gedanken bringen die Worte zur Welt. Слова рождают определенные поступки. Und die Worte bringen bestimmte Handlungen поступки zur Welt. Поступки рождают привычки. Und die Handlungen erzeugen Gewohnheiten. Привычки рождают судьбу. Und Gewohnheiten bringen, also schaffen das Leben. Да. Если у тебя правильные привычки, schaffen das Schicksal. Замечательная судьба. Also wenn du gute Gewohnheiten hast, dann hast du ein gutes Schicksal. Создать привычку так просто. Und eine gute Angewohnheit zu schaffen, ist sehr einfach. Если кто-то понял, молодые люди, я верю, что вы это понимаете. Wenn es jemanden begriffen hat, zum Beispiel die jungen Leute, wenn du 66 дней. 66 Tage. И ты сделал привычку в своей Und жизни. Du hast eine Angewohnheit in deinem это Leben закон, geschaffen. Это закон, который Бог вложил тебе в твой мозг. Das ist ein Gesetz, was Gott in dein Gehirn dir reingelegt hat. По чуть-чуть, каждый день. Jeden Tag ein wenig. Два месяца. Zwei Tage lang, 66 zwei Monate lang, 66 Tage. И неважно, как долго в день ты это делаешь. Und es ist nicht so wichtig, wie lange du das am Tag machst. Можешь две минуты это делать. Du kannst es sogar nur zwei Minuten Но machen. Каждый день. Aber jeden Tag. И привычка есть уже. Und dann bekommst du eine Angewohnheit. Бог не сделал это тяжело. Gott hat das nicht schwierig gemacht. А, это легко. Es ist leicht. Изменять себя и свои привычки. Sich zu ändern und seine eigenen Angewohnheiten. Люди говорят, я борюсь со своей вредной привычкой, не могу справиться. Die Menschen sagen, ich versuche gegen meine schädlichen Angewohnheiten vorzugehen, aber ich schaffe es nicht. Я советую тебе. Ich rate dir. Не борись с вредными привычками. Kämpfe nicht gegen die schlechten Angewohnheiten. Ага. Mm-hmm. Не борись с ними вообще. Kämpfe nicht, überhaupt nicht gegen sie. А что делать? Was muss man dann tun? Гораздо легче создать полезные привычки. Wesentlich einfacher ist, gute Angewohnheiten zu schaffen. Не борись с вредными привычками, создавай полезные привычки. Kämpfe nicht gegen die schädlichen Angewohnheiten, sondern schaffe gute Angewohnheiten. И тогда вредные привычки, они просто отомрут сами по себе. Und dann werden die schlechten Angewohnheiten von alleine absterben. Смотри, как просто. У нас у каждого 24 часа в день. Schau hier, wie einfach das ist. Wir hat jeder hat von uns 24 Stunden am Tag. Amen. Amen. Так, 8 часов каждый день спит. Amen. 8 Stunden am Tag schläft jeder. Amen. Ну, минимум, наверное. Mindestens. Да? Okay, Vielleicht потом, jemand weniger oder нормальные mehr. Люди работают 8 часов в день. Normale Menschen arbeiten 8 Stunden am Tag. Так? Okay, ты okay, добавляй. 8 плюс 8 – 16. Also 8 plus 18 – 16. Потом у тебя примерно час уходит, если ты все время сложишь на еду. Ungefähr eine Stunde geht auf Essen, wenn du das Ganze zusammenzählst. Остается всего 7 часов у тебя. Es bleiben dir nur 7 Stunden, которые ты можешь куда-то использовать. Wo du irgendwo verwenden kannst. Это твое реальное свободное время, если Das ist deine wirkliche Ressource an Zeit. 7 часов всего лишь. Nur 7 Stunden. И когда ты создал для этих 7 часов полезные привычки. Und wenn du für diese Stunden gute Angewohnheiten geschaffen hast, тогда не остается времени для глупостей. Dann bleibt keine Zeit mehr für Dummheiten. Gesundheit. Amen. Amen. Ты перестанешь посещать разные сайты. Du hörst auf, verschiedene schlechte Seiten zu besuchen. Ты перестанешь зависать в Facebook или в Instagram. Du hörst auf, ständig in Facebook und Instagram ты zu hängen. Ты не будешь смотреть телек 2 часа в день. Du wirst nicht 2 Stunden täglich Fernseher schauen. Ты бросишь автоматом курение. Du hörst automatisch auf zu rauchen. Обжираться перестанешь. Du hörst auf, dich zu überfressen. Почему? Потому что у тебя нет времени на эти глупости. Wieso? Weil du keine Zeit hast für dieses Blödsinn. Есть какие-то здоровые привычки. Du hast irgendwelche gesunden Gewohnheiten. Ты общаешься с людьми. Du kommunizierst mit Menschen. Ты делаешь какой-то спорт. Du machst irgendeinen Sport. Ты изучаешь Art. Какую-то вещь, которая тебя интересует. Du studierst irgendeine Sache, was dich sehr interessiert. Например, бизнес-идея у тебя, и ты развиваешь ее. Zum Beispiel, du hast eine Geschäftsidee und du entwickelst sie weiter. И у тебя есть какой-то инструмент, ты учишь его. Du hast irgendein Werkzeug und das tust du jetzt erforschen. Если у тебя есть семья, ты уделяешь ей, естественно, время. Wenn du eine Familie hast, selbstverständlich widmest du deine Zeit deiner Familie. У тебя здоровые привычки. Und so hast du gesunde Angewohnheiten. И ты будешь здоровый. Und du wirst gesund sein. У тебя будет семья. Du wirst eine Familie haben. У тебя будет церковь. Du wirst eine Gemeinde haben. У тебя будет служение. Du wirst einen Dienst haben. У тебя будет хобби. Und du wirst ein Hobby haben. Создавай здоровые привычки, и будет тебе счастье. Schaffe gesunde Angewohnheiten, dann wirst du glücklich sein. Не нужно много планировать даже. Man muss nicht einmal so viel planen. Если у тебя 8-10 привычек есть. Wenn du 8 bis 10 Angewohnheiten hast, Все. Das war's. Тебе даже особо не надо терминпланер делать, потому что у тебя привычки есть. Du brauchst dann nicht besonders Termine zu planen, weil du schon gute Angewohnheiten ты hast. Ты не раб системы, а ты хозяин системы. Und du bist nicht der Sklave vom System, sondern du bist der Хозяин. Du bist der Herr über das System. Иначе будет система хозяйствовать в твоей жизни. Ansonsten wird das System in deinem Leben herrschen. Все вокруг тебя будет в хаосе. Alles um dich herum wird im Chaos versinken. Rennen, бегать, чтобы что-то сделать. Und du wirst nur noch rennen, um etwas schaffen zu können. Но мудрость жизни в том, друзья, чтобы делать правильные вещи в правильное время на правильном месте. Aber die Weisheit, meine Lieben, im Leben besteht, dass du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und weißt, was du machen musst. Кто-то может сказать, Амэ... Kann jemand Amen sagen dazu? Вас это вдохновляет, а? Inspiriert das euch ein wenig? Меня вдохновляет. Also mich schon. Halleluja. Как здорово! Создавай здоровые привычки. Und es ist so toll. Schaffe die gute Angewohnheiten. И этому легко научиться. Und es ist sehr leicht, das zu lernen. Ежедневник – очень важная вещь. Was wichtig ist, der Terminplaner? Да, вести нужно. Das muss man unbedingt führen. Но есть люди, которые говорят, мне ничего не нужно вести, я живу, как живу. Und es gibt aber solche Leute, die sagen, ich muss nichts führen, ich lebe so, wie ich lebe. Это тоже стратегия. Es ist auch eine Strategie. Но это не стратегия успешных людей. Aber es ist keine Strategie von erfolgreichen Menschen. И говорят, счастливые часов не наблюдают по-русски. Manchmal, es gibt so einen Spruch, dass die Glücklichen nicht auf die Uhrzeit achten. Да, типа им не нужно смотреть на время. So ungefähr, sie müssen nicht auf die Uhrzeit achten. Но по своему опыту я скажу, что наоборот, несчастные люди не наблюдают часов. Aber nach meiner Erfahrung kann ich euch sagen, dass umgekehrt die Unglücklichen achten nicht auf ihre Uhrzeit. Этот хаос никогда не создает счастья. Weil dieses Chaos, das schafft niemals Glück. Наоборот, создает хаос, создает всегда несчастье. Umgekehrt, das Chaos, das schafft immer Unglück. Еще, что отличает людей веры от обычных людей? Und noch, was unterscheidet die Menschen des Glaubens von den gewöhnlichen Menschen? Когда я говорю люди веры равно люди успеха. Wenn ich über die Menschen des Glaubens rede, dann heißt das, ist gleich Menschen des Erfolgs. Это реакция на проблемы, вот что их отличает от остальных людей. Das ist ihre Reaktion auf das Problem. Das unterscheidet sie von normalen Когда Menschen. Приходят в твою жизнь какие-то вот поражения. Wenn in deinem Leben irgendwelche Hindernisse kommen oder Niederlagen. Атака пришла в твою жизнь. Du wirst attackiert in deinem Какой-то Leben. Какой-то диагноз тебе там сказали. Du bekommst irgendeine Diagnose. И вот этот атака или Rückschlag, что ты делаешь в этот момент? Und was machst du mit diesem Rückschlag? Was machst du in diesem Moment? И когда ты врезаешься в какую-то стенку, бам! Oder wenn du gegen eine Wand kommst. Когда ты получаешь какое-то поражение в своей жизни, что Wenn ты делаешь? Wenn du eine Niederlage in deinem Leben hast, was machst du? Вот реакция на эти вещи, она радикально другая у людей веры. Und die Reaktion auf diese Dinge ist radikal anders bei den Menschen des Glaubens. Смотри, мы читали прошлое воскресенье Якова 1:2. Wir haben letzten Sonntag aus Jakobus 1 vorgelesen. Давайте включим. Lass uns das nochmal einschalten. Яков, он здесь демонстрирует эту реакцию людей веры. Und der Jakobus, der demonstriert hier die Reaktion der Menschen des Glaubens. Говорит, с великою радостью принимаете, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Meine Brüder, achtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen geratet, da ihr ja wisst, dass die Bewährung eures Glaubens standhaftes Ausharren bewirkt. С великою радостью! Mit großer Freude! Когда у меня атака! Wenn ich eine Attacke habe in meinem Leben. Я закатываю рукава и становлюсь позу. Und ich krempel meine Kleidung rauf. Yes. Okay, давай. Yes, come on. Komm zu mir. Попробуй. Вот это вот люди веры делают. Das machen die Menschen des Glaubens. Я не знаю, испытание их веры производит в них терпение. Denn die Prüfung ihres Glaubens erzeugt in ihnen den die Geduld. А они становятся через это совершеннее. Sie werden dadurch vollkommener. Знаешь, обычные люди, они говорят, опять атака. Weißt du, die gewöhnlichen Menschen sagen, oh, schon wieder diese Attacke. Бог, где ты? Gott, wo bist du? А что такое опять? Warum das schon wieder? Знаешь, это люди обычные делают. Weißt du, das machen die gewöhnlichen Menschen. Веры люди, люди успеха, они говорят, давай. Aber die Menschen des Glaubens oder die Menschen des Erfolges, die sagen, komm zu mir. С великою радостью я принимаю. Komm, mit großer Freude werde ich diese Herausforderung annehmen. Можешь сказать, ну, это уже совсем мазохизм. Dann kannst du vielleicht sagen, oh, bist du ein Masochist? Nein. Яков говорит, с великой радостью это делает. Jakobus sagt, ihr sollt das mit großer Freude machen. И между прочим, вот мы когда это слышим уже в 500-й раз. Und übrigens, wenn wir das zum 500. Mal das hören. Мы склонны это принимать как-то вот так абстрактно. Wir sind so geneigt, das ein wenig abstrakt anzunehmen. С великой радостью. Mit großer Freude. Хорошо. Okay. Нет, слушай, если радость. Nein, wenn es Freude ist. Надо что-то делать. Dann muss man etwas tun. Потому что вера. Denn der Glaube. Живет. Lebt. Действиями. Durch die Taten. Мелкими. Mit kleinen Taten. Как я должен выразить эту радость? Also wie soll ich diese Freude ausdrücken? Ты должен ее выразить. Du musst es ausdrücken. Ты врезался? Du bist irgendjemand reingefahren? В стенку? Oder gegen die Wand? Зари! Dann schrei. Halleluja! Dann sag Halleluja. Давай. Also komm. Okay. Oder du kannst einfach etwas Gutes sagen. Danke Gott. Du kannst tanzen, wenn du möchtest. Эй, тебе надо спеть что-то. Oder du sollst etwas singen. Но вот это и есть выражение радости. Aber genau das ist der Ausdruck deiner Freude. Amen. С великой радостью, это выражать надо ее. Mit großer Freude, also du musst es ja irgendwie ausdrücken. И в этом как раз проявится твоя победа. Und genau in dem zeigt sich dann dein Sieg. Знаешь, когда гиены окружают льва, weißt du, wenn die Hyänen einen Löwen umzingeln, они начинают, die fangen an so zu grinsen. Ну не так, чуть-чуть по. Also nicht so ganz, aber. Они окружают льва. Sie umzingeln einen Löwen. И начинают ржать. Und fangen an, ihn auszulachen, also zu spotten über ihn. Эти вот собаки. Diese Hunde. Гиены. Diese Hyänen. И один лев. Und ein Löwe. Но когда люди собираются вместе и смеются, в этом сила. Aber wenn die Menschen sich zusammen versammeln und lachen, darin liegt eine große Kraft. Hey, тогда дьявол боится. Dann hat der Teufel Angst vor ihnen. Когда начинаешь ржать над дьяволом. Wenn du anfängst, den Teufel auszulachen, hey, он убежит. Dann flieht er von dir. И гиены рвут льва. Die Hyänen, die zerreißen den Löwen. Перед этим они делают вот такую демонстрацию силы. Aber davor demonstrieren sie ihre Macht vor ihm. Марай, когда ты радуешься, ты демонстрируешь силу. Schau her, wenn du dich freust, dann demonstrierst du deine Kraft. Когда ты начинаешь выйти, Wenn du anfängst zu nörgeln und zu jammern. Почему это? Oh, wofür das schon wieder? Тогда эти гиены, бесы рядом. Dann fangen an, diese Hyänen und diese Dämonen, dich auszulachen. Да, и они тебя начинают рвать. Und sie fangen dich zu reißen. Поэтому смейся ты над ними. Deswegen lache du über sie. Как только испытание. Sobald du eine Prüfung hast, dann lach über sie. Halleluja. Halleluja. Это реакция людей веры. Das ist die Reaktion des, von Menschen des Glaubens. Она абсолютно другая, чем Sie ist absolut anders wie bei gewöhnlichen Menschen. Мне жалко людей, которые вот много трудились в своей жизни. Mir tun die Menschen so leid, die so viel gearbeitet haben in ihrem Leben. И вдруг встречается стенка. Они und bam. Plötzlich treffen sie an eine Wand und sie stößen gegen eine Wand. И они говорят, я не такой. Und sie sagen, ich bin nicht so. Я слабый. Ich bin so schwach. Я не справлюсь. Ich schaffe es nicht. Я не могу. Ich kann es nicht. Этот человек, он находится в реакции поражения. Dieser Mensch befindet sich in der Niederlage-Position. Это реакция пораженческая, неправильно. Das ist eine Niederlage-Position. Когда человек говорит, а, я встретился, вот, у меня есть отношения, а потом заметил какой-то конфликт, проблему, и говорит, не, это не мой человек. Wenn zum Beispiel jemand eine Beziehung beginnt und nach einer bestimmten sagt, das ist nicht mein Mensch. Не, не мой человек. Das ist nicht mein Mensch. Это реакция пораженческая. Das ist eine Position eines, einer Niederlage. Когда он все время бегает куда-то, ищет. Wenn ständig hin und her rennt und danach sucht. Ищет другое. Zuerst einen, dann den anderen. Ja, он никогда не найдет ничего хорошего. Er wird niemals was Gutes finden. Не, никогда. Niemals. Эти люди не всегда будут встречать преграды. Diese Menschen werden immer an Hindernisse stoßen. Все время падать на свой нос. Und werden wieder auf ihre Nase fallen. Но Иисус говорит, что в нашей жизни должны прийти соблазны. Aber Jesus sagte davon, dass in unser Leben die Versuchungen kommen müssen. Müssen. Должно прийти соблазном, он говорит. Er sagt, die Versuchungen müssen kommen in должно unser Leben. Должно быть испытание в твоем жизни. Es muss eine Prüfung in deinem Leben geben. Нужно. Es muss. Muss sein. Halleluja. Es muss sein. Вот, то есть реакция должна быть просто на эти вещи правильная. Nur die Reaktion soll auf diese Dinge anders sein und richtig. Духовный человек – это не тот, который не имеет искушений. Der geistliche Mensch ist nicht derjenige, der keine geistlichen Versuchungen hat. Не, он их имеет, sondern er hat sie genauso wie alle übrigen. Но у него правильная реакция. Aber er hat eine richtige Reaktion darauf. Он фокусируется на этом. Er fokussiert sich darauf. Пробивает эту стену. Er bricht diese Mauer durch. Идет дальше. Und geht weiter. Это духовные люди. Da sind geistliche Menschen. Чемпион – это те, которые хотят своей победы больше. Die Champions sind diejenigen, die mehr von ihrem Sieg haben wollen. Чем свои ежесекундные вот эти вот ощущения, наслаждения. Als diese momentanen Glücksgefühle oder diese Genussgefühle. Для них вопрос всегда стоит ребром. Für sie steht immer die Frage so. Хочу я медаль? Will ich die Medaille bekommen? Или я хочу эти булочки и тортики? Oder will ich diese Torten und diese Brötchen essen jetzt? Amen. Amen. И они правильный выбор делают. Und sie machen immer eine richtige Entscheidung. Знаешь, Криштиану Роналдо отличается от других футболистов. Der Cristiano Ronaldo unterscheidet sich von anderen Fußballern. Тем, что он очень любит работать в зале, в спортзале. Indem, dass er liebt, im Fitnesssaal zu arbeiten. Остальные футболисты, они любят на стадионе мяч гонять. Die anderen Fußballer, die lieben das im Stadion, den Ball zu kicken. А он говорит, спортзал, вот эти железки, это моя жизнь. Aber er sagt, dieses Eisen zu stemmen, es ist mein Leben. Ему говорят, что ты там торчишь в зале? Und sie sagen zu ihm, wieso bist du in diesem Fitnesssaal ständig? Он говорит, это часть меня, работа в зале. Er sagt, es ist ein Teil von mir, diese Arbeit mit dem Eisen. И все хотят в мяч погонять, это классно. Und alle wollen den Ball kicken, das Но, ist cool. Никто не хочет там в подвале заниматься какими-то вот. Aber keiner will im Keller diese Werkzeuge oder dieses Eisen stemmen. Да. Это отличие людей, которые люди успеха. Das ist der Unterschied von den Menschen des Erfolgs. Они умеют это делать. Sie können das machen. И есть еще одно очень интересное отличие. Und es gibt noch eine sehr interessante Unterscheidung. Людей веры от простых людей. Von den Menschen des Glaubens, von den einfachen Menschen. Очень интересное. Sehr interessant. Это синдром неудовлетворенности. Das ist der Unzufriedenheitssyndrom. Ага. И думаешь, ну а как это вяжется с благодарностью? Und du fragst dich vielleicht, wie ist das mit Dankbarkeit vereinbar? Вроде бы никак не вяжется, да? Irgendwie passt das nicht so zueinander. Ну, если я за все благодарен, я значит доволен. Also wenn ich für alles dankbar bin, dann bin ich ja zufrieden. Nein, здесь есть огромная разница. Nein, da gibt es ein großes Unterschied. Люди веры, они имеют эту святую неудовлетворенность. Die Menschen des Glaubens, die haben diese heilige Unzufriedenheit. Неудовлетворенность тем, что у них сейчас есть. Diese Unzufriedenheit mit dem, was sie jetzt haben. Philippians 3:13 мы читаем. Филиппа 3:13 лесен Павел говорит: «Я не почитаю себя достигшим, но оставляя заднее, простираясь вперед, стремлюсь к цели». Bin gleich soweit. Also Philipper 3:13 sagt uns: Brüder, ich halte mich nicht selbst dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich: Ich vergesse, was dahinter ist, und strecke mich nach dem, was vor mir liegt. Er sagt: Ich strebe ständig nach einem Ziel. Ich will immer wieder Veränderungen haben. Ständiges Streben nach dem Besseren. Wenn der Mensch sagt: Ich möchte weiter und weiter und weiter, das ist ein Zeichen der Glauben. Das ist ein Anzeichen von Menschen des Glaubens. Люди успеха, они так мыслят. Die Menschen des Glaubens, die Спасибо, denken so. Ай-яй-яй. Павел говорит: «Я не почитаю себя таким достигшим, уже все есть у меня». Also der Paulus sagt, ich erachte mich nicht, dass ich das Ziel schon erreicht habe oder angekommen bin. Слушай, духовные люди имеют эту святую неудовлетворенность. Hör zu, die geistlichen Menschen haben diese heilige Unzufriedenheit. У недуховных людей. Und weniger geistlichen Menschen. Неуспешных людей. Nicht erfolgreichen Menschen. У них не святая. Неудовлетворенность. Sie haben eine unheilige Unzufriedenheit. Ständig passt was nicht. Но они ничего не делают, чтобы изменить. Aber sie tun nichts dafür, dass es sich verändert. Они только ноют на всех. Sie jammern nur bloß auf alle. Это не духовно. Das ist nicht geistlich. И это не свято. Und das ist auch nicht heilig. Hey, вы здесь? Seid ihr hier? Amen. Итак, святая неудовлетворенность. Also, heilige Unzufriedenheit. Это еще одно отличие. Das ist noch ein Unterschied. Давайте мы вернемся к прошлой теме. Lass uns mal zurückkehren zum letzten Thema. Это вы уже все знаете наизусть, правда? Das wisst ihr bestimmt schon alles auswendig, nicht wahr? Positive Zunge. Positive Zunge, Видение, Visualisierung, Terminkalender. Notizen. Und Notizen. Слава Богу, кто-то понял, но не Gott все. Gott sei Dank hat jemand verstanden, aber nicht alle. Не все. Aber nicht alle. А я hartnäckig, ты знаешь? Aber ich bin hartnäckig, das weißt du. Ich werde deine Notizen mir mal beobachten. Also, du sollst nicht faul sein. Komm in die Gemeinde immer mit deinem Notizblock oder notierst dir. Schreibe, wenn du erfolgreich sein möchtest. Wir haben über die Wissenschaftler von Harvard geredet, dass sie was bestimmt gefunden haben. Festgestellt haben. Diese Charaktereigenschaften des Menschen oder Fähigkeiten, die am meisten auf den Erfolg des Menschen Einfluss haben. Seid ihr hier? Sag mit mir Amen. Okay, первое, что мы установили, это Hartnäckigkeit. Das erste, was wir festgestellt haben, war die Hartnäckigkeit. Упорство характера. Das ist die Festigkeit, die Hartnäckigkeit des Второе, Charakters. Второе, о чем мы говорили, это Selbstkontrolle. Das zweite, worüber wir geredet haben, war die Selbstkontrolle. Самоконтроль. Selbstkontrolle. Все правильно. Alles richtig. Теперь третье. Jetzt das dritte. Давайте мы сейчас. Lass mal das jetzt noch mal aufschreiben. Третий фактор. Der dritte Faktor. Energичность. Das ist Energiefähigkeit oder Aktivität. Помогите Energичность. Нам. Power. Power. Sehr gut. Super. Okay. Это уже не немецкий, но все равно. Das ist jetzt kein Deutsch mehr, aber. Energичность. Das ist Energiegeladenheit oder wenn du Energiemensch bist. Да, Power. Ага. И вот эта энергичность отличает людей обычных от людей успеха или людей веры. Und diese Powerfähigkeit, die unterscheidet gewöhnliche Menschen von den Menschen des Glaubens. 2. Коринфянам 4. Глава. 2. Коринфянам 4. 4. Глава, с 7, по-моему, по 9 стих. Die Verse 7 bis 9, glaube ich. Да. Давай читать. Okay. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Maria, первое. Энергичный человек действует гораздо больше, чем все остальные. Schau her, ein Mensch, der energiegeladen ist, der handelt mehr als die übrigen. Так? Nicht wahr? Энергичные люди. Power-Menschen, они достигают больше, чем другие. Sie erreichen auch mehr wie andere. На порядок больше. Also wesentlich mehr. Всех успешных людей объединяет эта черта. Alle erfolgreichen Menschen verbindet diese Charaktereigenschaft. Они очень энергичные. Sie sind sehr, sehr power, energiegeladen. Когда у человека отсутствие энергии, wenn der Mensch zu wenig Energie hat, это всегда красный светофор. Das bedeutet immer rote Ampel. Нужно проверять себя. Dann muss man sich prüfen. Где дырки, в которые уходит твоя энергия? Wo sind diese Risse, wo deine Energie versickert? И Иисус, он понимал это. Und Jesus verstand das. Und bevor er seinen Jüngern eine Aufgabe gab, wo er sagte, ihr werdet meine Zeugen sein, aber er hat diese Situation verstanden und sagte ihnen, ihr solltet Kraft empfangen. Er schickt uns nicht zu einer Aufgabe vorher, uns keine Energie gegeben zu haben. Ihr bekommt Kraft. Er sagt, ihr werdet die Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Сила, die Kraft, второй закон Ньютона, das ist das zweite Gesetz von Newton. Oh, es ist sehr interessant, deswegen werde ich das ein wenig hier aufschreiben. Сила, und, вот физическая величина силы F. Also das ist die physische Kraft oder die Masse der Kraft. F, das ist die F. Kraft. Das ist die Einheit von der Kraft. Einheit von der Kraft Masse ist gleich, ist die Masse Beschleunigung. Mal Beschleunigung. Masse mal Beschleunigung. Masse mal Beschleunigung. Смотри, это духовно очень. Schau her, das ist sehr geistlich. Сила, die Kraft. Когда какая-то другая, какой-то другой Fremdkörper, wenn irgendein anderes Fremdkörper zum Beispiel, двигает тебя. Schiebt dich. Двигает тебя. Es schiebt dich, es bringt dich voran. Ускорение. Es bedeutet dann Beschleunigung. Смотри, F, das ist der Heilige Geist, Дух Святой. Das ist der Heilige Geist. Masse, die Masse ist, das bist du, это ты. Это ты, das bist du. И вот здесь появляется сила. Und da kommt es zu dieser Kraft. Ускорение. Das ist die Beschleunigung. А, тебе это нравится? Gefällt es dir? Еще не все поняли? Nicht alle haben das verstanden noch. Слушай, тут все у нас, и физика, и все. Wir haben hier alles, auch Physik. И Библия, аллилуйя. Bibel, alles все, zusammen, аллилуйя. Ну-ка, воздай славу Господу. Gib bitte Gott die Ehre. Как хорошо, правда? Итак, es ist toll, dass wir Дух das Святой haben. Приходит на нашу массу. Der Heilige Geist kommt auf unsere Masse. Und schiebt dich, Und schiebt dich. Ты начинаешь двигаться. Und du fängst an, dich zu bewegen. Когда поезд двигается, его локомотив тащит. Wenn ein Zug sich bewegt, dann schiebt ihn diese Lokomotive vorne. Спереди сила. Vorne ist die Kraft. И эта масса потом получает ускорение, она движется. Und diese Masse bekommt dann die Beschleunigung und bewegt sich. Ее не затормозишь просто так. Und man kann sie nicht einfach so stoppen. И смотри, без Духа Святого. Und schau her, ohne den Heiligen Geist. Просто будешь обычный человек. Bist du einfach ein gewöhnlicher Mensch. Который будешь просто двигаться на своей физической энергии. Der durch seine physische Energie sich bewegen wird. На своем человеческом энтузиазме. Durch deinen menschlichen Enthusiasmus. И этот локомотив слишком слабый. Und diese Lokomotive ist sehr schwach. Он будет тащить тебя пару километров. Das wird dich ein paar Kilometer schieben. Ну, ты сдохнешь рано. Aber irgendwann einmal, früher oder später, versagst du. Amen. Amen. Тогда, когда ты ставишь цели, dann, wenn du die Ziele setzt, нужно позаботиться еще об энергии, muss man auch sich um Energie kümmern, чтобы эту цель достичь, um dieses Ziel erreichen zu können. И когда у нас много энергии, und wenn wir viel Energie haben, нужно ее правильно и разумно использовать, dann muss man sie weise einsetzen. И энергия — это конечный ресурс. Und Energie ist eine endliche Ressource. Она всегда имеет предел. Sie hat immer eine Grenze. Конечный ресурс. Es ist eine endliche Ressource. Поэтому нужно разумно ее употреблять. Deswegen muss man sie klug einsetzen. Когда ты ложишься спать, wann du ins Bett gehst, richtig ist es, wenn du jetzt auch zu einer bestimmten Zeit ins Bett gehst. Это правильно, если ты в определенное время спать ложишься. Wenn du aufstehst zu einer bestimmten Zeit. И если ты в определенное время встаешь. Das ist richtig. Это правильно. Du sparst deine Energie dadurch. Ты sparst твое время. Wie du dich ernährst. Как ты кушаешь. Твое питание. Dein Essen. Это есть очень большая мудрость. Das ist eine sehr große Weisheit. Какой распорядок дня у тебя? Welchen Tagesablauf hast du? Если сложные задачи, когда ты их делаешь? Wenn du schwierige Aufgaben hast, wann erledigst du diese? Сложные задачи надо делать утром. Die schwierigen Aufgaben muss man in der Früh erledigen. Когда ты еще fit. Wo du noch fit bist in der Früh. И батарейки твои наполнены. Und wo deine Batterien noch aufgeladen sind. Апостол Павел, он знал о важности поддержания правильной энергии. Schau her, Apostel Paulus wusste über die Wichtigkeit, wie man diese Kraft also behält. Мы читаем здесь, он говорит, сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила, я подчеркиваю здесь слово, преизбыточная сила. Und er sagt hier, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft, und ich unterstreiche dieses Wort, überragende Kraft, hör bitte zu, der Heilige Geist ist in dir, das ist eine überragende, überfließende Kraft. Das ist so ein Dynamit in dir drin. Der Heilige Geist ist wie ein Atomkoffer in deiner Hand. Dort ist so eine gewaltige Energie drin. Он сотворил этот мир. Der Heilige Geist hat diese Welt geschaffen. Er все сотворил. Der hat alles geschaffen. И вдруг он пришел в тебя. Und dann kommt er zu dir. Это атомный реактор внутри тебя. Das ist ein Atomreaktor in dir drin. Но Aber он ограничен. Er ist begrenzt. Чем? Durch was? Вот этим глиняным сосудом. Durch diesen irdenen Gefäß. Вот это тело. Dieser Körper. Это как глиняный горшок, извините. Das ist wie ein irdener Gefäß oder ein Topf. У кого-то ваза, у кого-то горшок. Ein Topf. Vielleicht hat er eine Vase oder ein Topf. Amen. Amen. Что-то я вас не слышу вообще. Ich höre euch irgendwie nicht. Okay. Смотри, вот это глиняный сосуд. Schau her, dieses irdene Gefäß. Его толкнешь, он развалится. Du schiebst ihn oder du schubst ihn und das bricht auseinander. Глиняный он. Der ist Erden, Ton. Dein Körper ist unterlegen manchen Situationen oder Krankheiten. Und schon ist dein Geist weg, dein Leben ist weg. Und diese überragende, diese gewaltige Kraft in diesem irdenen Gefäß. Deswegen sollte man sich über diesen irdenen Topf auch kümmern. Damit er dir und Gott so lange wie es möglich ist dient. Deswegen wusste der Apostel Paulus über die Wertigkeit, über die Kostbarkeit von seinem irdenen Gefäß. Du liest, wo er einmal sein Team auf dem Schiff weggeschickt hat. Und er sagt, ihr sollt mit dem Schiff fahren und ich werde zu Fuß laufen. Er lief zu Fuß. Er liebte das. Er ist dort 30 Kilometer zu Fuß gelaufen. Er spazierte. Er betete. Er hat sich die Natur beobachtet. In der heutigen Türkei ist er dort so lange gegangen. Er hat sich mit Energie beladen. Er hat seinen Körper wiederhergestellt. Schau her, wenn du sagst, ich will mich mal ausruhen, was machst du? Gehst du auf die Couch und legst dich hin? Nein, das ist nicht die richtige Methode. Apostel Paulus sagt, ich will mich ausruhen. Ich gehe. Ich gehe. Und er ging und ging und ging. Er sagt, die Kraft Gottes, die ist in überragender Kraft in mir. Also die Energie Gottes ist kein Problem. Sondern sie ist in Überfluss in uns da. Das Problem ist, dass sie begrenzt ist durch diesen irdenen Körper. Und schreibt ihr mal diesen Gedanken auf, dass es Millionen wert. In der modernen Welt gewinnt nicht derjenige, der am meisten Wissen hat, sondern der am meisten Kraft hat, mehr Energie hat. Denn in der heutigen Welt hat jeder denselben Zugang zu dem Wissen und das Wissen ist nicht mehr ein Vorteil in dem Sinne. Denn für jeden ist es leicht zugänglich. Das ist in der Entfernung von deinem Klick, Mausklick. Jeder auf dieser Welt kann einfach und zugänglich das Wissen von dieser Welt bekommen. Deswegen ist das kein Vorteil in dem Sinne. Man muss jetzt nicht zum Harvard gehen, um Wissen zu bekommen. Du kannst es bei dir zu Hause bekommen, wo du auf deiner Couch sitzt. Alle Kurse dieser Welt. Energie. Aber die Energie, вот это ресурс, das ist eine Ressource, который дает преимущество, was dir den Vorteil gibt. И здесь у нас огромное преимущество. Und hier haben wir ein großes Vorteil. Как христиане. Als Christen. Я это осознаю очень четко. Ich bin mir das sehr, sehr bewusst. Я знаю, ich erkenne das. Дух Святой делает разницу. Denn der Heilige Geist schafft den Unterschied. Уже это источник нескончаемой энергии. Denn das ist die Quelle von unendlicher Energie. Дух Святой. Der Heilige Geist. Это Дух Силы. Das ist der Geist der Kraft. Дух Силы. Hast du das gehört? Дух Силы. Geist der Kraft. Geist der Kraft. Он создает силу. Er schafft auch die Kraft. In deinem Körper, in deinem Geist. Und das ist ein Riesenvorteil bei den Christen. Кто-то понял это? Hat das jemand verstanden Amen. Von euch? Amen. Halleluja. Halleluja. Слава Богу. Gott sei Dank, habt ihr das begriffen? Ich rede jetzt nicht mehr darüber. Aber es gibt noch zwei Faktoren, die diese Harvard-Wissenschaftler festgestellt haben. Über die werden wir ein wenig später reden. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Да. Можно убрать, Дим? Спасибо. И давайте мы все помолимся сейчас. Lass uns zusammen beten, alle.